Abschnitt 19 von Brennende Erde von Erich Mühsam. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Schlacht am Birkenbaum, Juli 1915. Glaubt nicht, die Schlacht am Birkenbaum sei nur ein Traum. Sie wird geschlagen werden. Schon lernt die ersten Schritte gehen, der sie wird sehen als Ältester auf Erden. Glaubt nicht, am Birkenbaum die Schlacht werd über Nacht aus Völkerhass geboren. Aus gleichem Volk bekämpft das Heer der alten Wehr die Schar, die sich verschworen. Und ist die tapfere Schar besiegt, gleichwohl, so fliegt von ihrem Geist ein Funke hinüber in der Feinde rein, und alle werden Brüder sein, gelabt vom selben Trunke. Die Sieger als Besiegte dann ziehen Mann für Mann zum Hungervolk die Satten, Befreiung feiernd von der Not bei Wein und Brot unter der Birke Schatten. Glaubt nicht, die Schlacht am Birkenbaum sei nur ein Traum und eines Wahns Gebilde. Der schönste Sieg ist nicht mehr fern, da ohne Herrn Recht wird erstehen und Milde. Ende von Abschnitt 19.